33. Kapitel. Gnädigste Frau, Sie kennen meine alten, freundschaftlichen Beziehungen zu Ihrer Familie und vor allem zu Ihrer Tochter. Es geht so nicht weiter. Ihre Frau Tochter hat schon lange Probleme mit den Lungen, aber seit einiger Zeit kommt eine Krankheit der Nerven dazu. Wenn nicht etwas geschieht, hat sie nicht mehr lange zu leben. Ich könnte sie in einen Kurort schicken, aber ich glaube, ihr kann nur eins helfen. Hohenkremmen. Sie ist krank, weil sie nichts hat als Roswitha. Sie braucht die Liebe ihrer Eltern. Ich bin ein alter Mann. Ich habe so viel vom Leben gesehen. Entschuldigen Sie, dass ich mir als Arzt erlaube, Ihnen zu schreiben. Mit den besten Grüßen an Ihren Mann, Dr. Rumschüttel. Frau von Briest las ihrem Mann den Brief vor. Ach, Luise, als vor Jahren Innstettens Brief kam, habe ich gedacht wie du. Aber jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen. Wie lange soll ich noch den Großinquisitor spielen? Ist es jetzt meine Schuld, Briest? Ich liebe sie so sehr wie du, vielleicht doch mehr, aber man kann nicht immer schwach sein und nur lieben wollen. Wo bleiben da Recht und Moral? Ach was, eins ist wichtiger, die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Und wenn man nur eins hat, dann denkt man nicht mehr an Katechismus und Moral, und das, was die anderen sagen. Du weißt, dass wir fern von aller Welt leben müssen, wenn sie wiederkommt. Ach, Luise, die anderen, die brauche ich nicht. Mein Rotwein schmeckt mir auch ohne die anderen. Und wenn das Kind erst wieder hier ist, schmeckt er mir noch besser. Und nun will ich das Telegramm schicken. Nach einem halben Jahr in Hohenkremmen schien Effi wieder ganz gesund. Sie ging täglich spazieren. Im Frühling wurden ihre Spaziergänge immer länger, auch wenn sie sich an kalten Tagen leicht erkältete und dann tagelang mit hohem Fieber im Bett lag. Roswitha machte sich auch Gedanken, weil sie immer allein spazieren ging. Man weiß nie, wen man da trifft. Dich kann ich ja nicht mitnehmen, Roswitha. Du bist zu dick und Papas Hund gefällt mir gar nicht. Ich muss jetzt oft an Rollo denken.